Ich war der einzige chilenische Botschafter, dessen Rücktritt von Allende angenommen worden war, ein in diesem Land gebräuchlicher Vorgang, weil die Botschafter dem ausschließlichen Vertrauen des Präsidenten unterstellt sind. Ich befand mich damals als Botschafter in Österreich und hatte meinem Ministerium einen ausführlichen Bericht über die internationale Guerilla und deren Kontrollzentren zugesandt. Dieser Bericht war in das Zentralkomitee der chilenischen Kommunistischen Partei gelangt und zuvor in die Hände Salvador Allendes, der zu jener Zeit Vorsitzender des Senats und Mitglied der OLA war, was aber damals niemand wusste. Ich kannte Allende sehr gut. Er ließ mich wissen, dass er meinen Bericht gelesen hatte. Über die doppelt hinterlistige Art, mit der man mich aus Österreich geholt hat, will ich mich nicht auslassen. Es gibt dafür keinen Grund, noch eine Notwendigkeit. Man hatte den Botschafter Österreichs in Chile gebeten, mich nicht davon zu unterrichten, dass man ein Agreement für einen neuen Botschafter beantragen würde. Der Minister hatte mir dies verheimlicht, während Allende selbst mich gebeten hatte, auf dem Posten zu bleiben. Die österreichischen Regierungsmitglieder waren meine Freunde und informierten mich, wobei sie sich über die Art des Vorgehens beleidigt fühlten. Vor meiner Abreise musste ich dem derzeitigen Kanzler von Österreich, Kreisky, einem geschickten Juden mit großen Kenntnissen und weit verbreiteten Beziehungen, einen Abschiedsbesuch machen. Dieser Besuch war rein protokollarisch, doch er dauerte viel länger als vorgesehen, weil Kreisky wünschte, ich möge bei Allende vermitteln, solange ich noch das Amt des Botschafters bekleide, um ihn zu bitten, er möge die chilenische Anerkennung Mitteldeutschlands hinauszögern. In jenen Tagen sollte die Konferenz der Zweiten Internationale in Helsinki stattfinden, zu der Allende eingeladen war. Wenn das kommunistische Deutschland von Chile anerkannt sei, würde Willy Brandt, Vorsitzender der Zweiten Internationale, sich nicht mit Allende an denselben Verhandlungstisch setzen können. Er musste den Schein wahren. Und Kreisky fügte hinzu, »Sagen Sie Allende, dass wir ihm enorm helfen können in jeder Hinsicht.« Sodann drückte er einen Knopf auf einer Schalttafel, die sich auf seinem Schreibtisch befand, und in Sekundenschnelle hatte er Willy Brandt am anderen Ende der Leitung, der ihm versicherte, dass Chile unter Allende Mitteldeutschland zu Beginn des nächsten Monats anerkennen würde. Ich weiß es nicht mehr genau, glaube aber, dass dies im Oktober sein sollte, sodass wir uns zu Ende des Monats September befanden. Trotz allem, was Kreisky wusste, war seine Information über Allende und die politische Lage Chiles doch irrig. Es gab keinerlei Möglichkeit für Allende, an einer Konferenz der Zweiten Internationale teilzunehmen. Dies ist die sozialistische, freimaurerische und jüdische Organisation, die bis heute die europäische Politik des westlichen Blocks kontrolliert, deren Macht von Sozialisten des Typs Olaf Palme, Willy Brandt und Kreisky mit christlichen Demokraten Deutschlands und Italiens sowie Konservativen oder Labour-Mitgliedern Englands geteilt wird. Alle in derselben Soße. Der Vatikan, die Freimaurerei, das Judentum, die Einweltler, die Bilderberger, die Trilateralen, Rockefeller, Könige und Päpste. Allende war Freimaurer und Jude und gehörte der chilenischen Sozialistischen Partei an, war aber Fidel Castro verpflichtet, der es seinerseits bis auf die Knochen mit Sowjetrussland war. Andererseits gehörte die Sozialistische Partei in Chile nicht zur Zweiten Internationale. Hier war die radikale Partei Mitglied dieser freimaurerischen Organisation. Die Sozialisten mit Carlos Altamirano als Generalsekretär zur Zeiten Allendes stand links vom Kommunismus im offenen Wettbewerb mit dem Mir um die Kontrolle der Extremisten und der Guerilla-Jugend. Nach dem, was mir geschehen war, befand ich mich nun frei, endlich meinen eigenen Kampf weiterführen zu können, der notwendigerweise unterbrochen war während der Jahre des Dienstes als Botschafter, und konnte mich offen der Erforschung des esoterischen Hitlerismus in Europa widmen, eine Angelegenheit, die ich im Übrigen nie völlig, weder in Indien noch in Österreich, aufgegeben hatte. Deshalb entschloss ich mich, im alten Kontinent zu bleiben und gelangte schließlich nach vielem Suchen, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, in das Haus von Hermann Hesse in dem kleinen Dorf Montagnola in der italienischen Schweiz. Dort empfing mich Signorina Rosetta Garnuzzi, die Tochter derjenigen Frau, die vor vielen Jahren Hermann Hesse in eben jenem Wohnsitz stets empfangen hatte. In Wahrheit hatte mich Hesse empfangen, mir seine Freundeshand in den Augenblicken größter Not reichend. 10 Jahre habe ich dort gelebt, durch Wälder streifend und auf Gipfel steigend, mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem Buch in der Hand. Ich aß in den Grottos Käse und Brot, trank Rotwein, Barbera oder Merlot aus Bauernkrügen. Von dort aus reiste ich nach Österreich, Deutschland, Italien, Mailand, Florenz, Bologna und London auf der Suche nach Informationen. Ich fuhr nach Venedig, um mich mit Ezra Pound zu treffen. Ich setzte mich mit unbekannten Kameraden in Verbindung, von denen einige inzwischen in Gefängnissen oder im Elend verschwunden sind. Auch Spanien habe ich besucht. Doch immer habe ich gut Acht gegeben, die Gastfreundschaft der Schweiz und der ehrbaren Signorina Carnuzzi noch die Hermann Hesses zu missbrauchen. Als ich glaubte, dies könnte eintreten, zog ich es vor, die Schweiz zu verlassen. Dies traf mit der Veröffentlichung des Buches »Das goldene Band« zusammen. Es waren sehr fruchtbare Jahre, in denen ich ärmlich lebte, wie jetzt, nur von dem, was meine Bücher einbrachten. Ich hatte festgestellt, nachdem ich der Diplomatie den Rücken gekehrt, dass eines meiner Werke ein Bestseller in der angelsächsischen Welt geworden war, der Hermetische Kreis. Dieses Buch öffnete allen anderen die Tore und so wurde es in mehreren Sprachen als Taschenbuch veröffentlicht. In England, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Italien, Holland, Japan, Schweiz, Iran, Spanien, Argentinien und Brasilien. Weil sich aber sämtliche Verlage und der Buchhandel in den bewussten Händen befinden, war ich stets ein Ausgebeuteter. Durch private Veröffentlichung des Buches »Das goldene Band« und mehr noch als durch dieses Buch, glaube ich, mit dieser schrecklichen Mafia gebrochen zu haben. Voller Unruhe verfolgte ich die Nachrichten aus meiner Heimat. Von fern kämpfte ich in der mir einzig möglichen Art mit den Gedanken und dem Glauben an die mysteriösen Kräfte der Landschaft sowie der Riesen in den Felsen der Anden. Hier muss ich an mein letztes Gespräch mit dem Außenminister von Österreich, Kirchschläger, erinnern, der danach über 10 Jahre Präsident seines Landes war. Wir hatten uns angefreundet und diese Freundschaft hält bis heute an. Mein Besuch bei ihm musste auch ein protokollarischer Abschiedsbesuch sein, also kurz. Er dauerte jedoch mehr als eine Stunde, weil er wegen der Ereignisse in Chile und auch wegen meines eigenen Schicksals sehr besorgt war. Er erzählte mir, dass er vor einiger Zeit einer politisch-kommerziellen Delegation seines Landes angehört habe, die das Sowjetrussland besucht hatte, wobei er einem Gespräch mit Chruschtschow beiwohnen durfte. Der kommunistische Führer sagte zu den Österreichern, sie können die Regierung und das System wählen, das sie wollen. Sie haben den Kapitalismus gewählt und wir werden sie beerdigen. Aber wenn ein Land einmal den Sozialismus gewählt hat, kann es nie mehr aus ihm austreten, denn wir werden dies nicht gestatten. Das ist unsere Pflicht. Kirchschläger fügte besorgt hinzu, Chile ist verloren, es gibt keinen Ausweg. Russland wird dafür sorgen, dass es den Weg Kubas geht. Doch Chile hat es erreicht, eine Ausnahme zu sein. Es rettete sich vor dem Kommunismus. In Wirklichkeit war Jalta die Rettung, weil Chile zur Einflusssphäre der Vereinigten Staaten gehört. Der Fall Kuba ist eine Abweichung, eine Anomalie, sagen wir besser eine Dummheit. Noch hat es in Chile patriarchale Reserven gegeben, noch war das Mestizentum nicht völlig verdorben, wie es in Kuba der Fall ist. Noch gab es im Heer einen westgotischen Bestand. Vor allem handelte es sich hier um das Land der Riesen der Anden und des Morgensterns. Und diese machen Zauber und Wunder immer möglich.